Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Itipiso bhagava arahang samma sambundo vinja charana sampanno sugato lokavidu taro purisa dhamma sarati satta deva manussanang bundho bhagavati स्वाकातो भगवता धम्मो असंदिग्धिको अकालिको एहिपास्सिको औपनायिको पच्चतां वेदिता विन्योहिति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुङ्गला एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सति एवं बुद्धं सरन्थानं धम्मं सङ्गं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहे सतीति। So, gestern haben wir gesprochen über Sila Parami und wir haben erklärt die drei Aspekte von Sila Parami. Erst Disziplin, indem man, Disziplin ist das Wesen von Sila, indem man Disziplin übt, wird der Geist immer stärker und stärker. Ohne Disziplin kein starker Geist und ohne starker Geist, ohne Geist, das Kraft hat, wird man nie imstande, etwas im weltlichen Leben zu erreichen und nicht zu sprechen über den Weg aus dem Leiden der Welt, aus dem Leiden der Welt heraus führt. Na prima. Also indem man auch Disziplin hat, wir haben schon gesagt, dass die Läuterung von Sila ist durch Nekama. Indem man Disziplin hat, diese Disziplin dann wird eben durch Nekama, durch Entsagung oder Begierdelosigkeit, oder wir haben das übersetzt. Durch Entsagung wird es dann geläutert. Zweiter Aspekt von Sila haben wir erklärt, ist dann, dass man das Heilsame sammelt. Kusala Sangaha. Indem man das Heilsame sammelt im Sinne von Bodhisattva Sila, wird man auch alle allmählich alle Qualitäten von Buddha zur Reife bringen können. Ohne diese Sila natürlich die Qualitäten von Buddha kennen nicht kommen. Und wenn die Qualitäten von Buddha, wenn Disziplin durch Nekama, durch Entsagung betont wird, das ist dann Zustand von der Seligkeit hier und jetzt, in dem der Geist stehen bleibt. Wenn der unmittelbare Erfolg in der Disziplin ist dann der Zustand, dass Ditte, Dhamme, Sukhavihara, dass man, indem man Disziplin hat und Stärke des Geistes entwickelt hat, man wird auch imstande sein, den Geist zur Ruhe hier und jetzt bringen und gleich hier und jetzt unmittelbar diese Seligkeit von dem Geist, der zustande gekommen ist, genießen können. Das ist auch sehr wichtige Disziplin von dem Bodhisattva, indem er lernen möchte, große Hindernisse zu konfrontieren. Er muss diese Leidenschaft und auch diese Fähigkeit, diesen Geist jetzt gleich zustande zu bringen und jetzt gleich diese Seligkeit des Geistes zu genießen, zur Vollkommenheit bringen. So, Disziplin von Sila dann fließt ganz natürlich in diese Disziplin von Samadhi. In dem Zustand von Samadhi, wo der Geist zustande kommt, er steht, Chittasthiti, Stillstand kommt, dann ist der Zustand von der Seligkeit oder von der von dem Glück jetzt, in diesem Moment. Obwohl Perfektion in diesem Glück gleich jetzt, in diesem Moment, kommt nur im, streng gesagt, nur im Zustand von Buddha oder von Arahat, wenn die alle Unreinheiten des Geistes entfernt sind. Der Bodhisattva, obwohl er zwecks dass er die Qualitäten von Buddha zur Reife bringt in sich selbst und auch die anderen dann zum Wohl bringt, obwohl er kleine er immer vermindert die Unreinheiten, aber er beseitigt sie nicht völlig, bis er die Qualitäten von Buddha erreicht hat und bis er die Fähigkeit hat, so vielen Wesen, allen Wesen behilflich zu sein, indem sein Geist mit der Wahrheit völlig vereinigt ist. Also dieser Zustand von Disziplin führt dann zu dem Zustand von Fähigkeit, in jedem Zustand diesen Geist zu Stille zu bringen und diese Glück von Samadhi jetzt gleich zu genießen können, damit man dann die großen Hindernisse mit Stärke konfrontieren kann. Dann die Sammeln, Aspekt von Sila, von Sammeln von guten, von heilsamen, dann natürlich auch viert, von heilsamen Taten, von heilsamen Faktoren des Geistes, die dann natürlich auch viel dann zu die Fähigkeit, diese die Samadhis von die Fähigkeiten zu den Samadhis von Buddha, die Samadhis, die mit dem Zustand von Buddha, dem Zustand von Allwissen verbunden sind, auch zu entwickeln. Indem er das Heilsame sammelt, wird er dann auch imstande sein, die Qualitäten von Buddha auch in Bezug zu Samadhi zu entwickeln, indem er sich diese Qualitäten aneignet. Und dann, wir haben gesagt, dritter Aspekt von Sila ist dann die Wesen zur Reife zu bringen. Diese Fähigkeit, die Wesen zur Reife zu bringen, das dritte Aspekt von Sila, wird dann reflektiert auch, wird dann betont und kommt zu voller Stärke in den Samadhis von Buddha, in denen der Buddha immer kontempliert, wie er die Wesen zur Reife bringt in Samadhi. Also diese drei Aspekte von Sila sind dann leicht zu verbinden mit drei Aspekten von Samadhi, die dann diese drei Aspekte von Sila erläutern, bis die Weisheit sich völlig entwickelt, indem Samadhi oder Nekama ist die Grundlage für Weisheit. Dann der Bodhisattva oder jemand, der sich bemüht, den Weg von Bodhisattva zu gehen, dann er entwickelt seine Fähigkeit für Weisheit, indem er Sila und Samadhi auch an diesen drei Ebenen entwickelt. Wenn wir sprechen später über Panya, das ist dann verbunden mit auch mit diesem Zugang zu Allwissenheit oder zu Fähigkeit von Öffnen zu Allwissenheit von dem Buddha, zu dem Gebiet von Buddha. Und wir haben gesprochen, dass darüber, dass Wesen von Disziplin ist dann dieser starke Geist, Wille, das durch Disziplin entwickelt wird. Nur wenn man diese starke Wille hat, starke Geist hat, wird man dann imstande sein, effektiv Samadhi und Weisheit zu entwickeln. Jemand, der nicht starke Wille hat, kann auch nicht Disziplin im Sinne von Sila eben indem er die heilsame Taten, die mit Sila verbunden sind, die wir schon erklärt haben, die 10 heilsame, 10, wir nehmen Sila, damit wir die 10 heilsame Wege von Sila üben. 10 Wege von Karma üben. Wenn wir nicht starke haben, wir werden sie nie üben können. Das ist erklärt auch sehr klar in den Jatakas. Zum Beispiel nehmen wir Vakka Jataka. Was ist Vakka? Der Vakka. Wie sagt man? Wolf auf Deutsch? Wolf Jataka. Wolf Jataka. Na prima. Wolf Jataka, sehr schön. Da ein Wolf lebt am Ufer von Ganga in einer Höhle. Und nebenbei ist, warum wissen wir diese Jataka? Weil nebenbei steht am Nigrodha Baum und der Bodhisattva ist nirgend andere als diese Gottheit, das in diesem Baum wohnt. Dann er sieht sich das alles. Und dann lernt von dieser Geschichte viel. Deswegen wird es erzählt als Jataka-Geschichte. Und was sieht der unsere Bodhisattva, als er als Baumgottheit am Ufer von Ganga im Baum lebt? Er sieht diese, in Monsun kommt hohe Wasser, dann der Wolf klettert auf einen Felsen, damit er sich rettet von dem hohen Wasser. Und indem Wasser steigt, er wird vom Festland getrennt. Dann er kann nicht zurück zu Festland. Dann er bleibt stecken auf dem Felsen. Und dann der Wolf guckt und sieht, er kann nicht raus. Dann sieht nach oben voller Mond. Dann denkt er, naja, heute ist Uposatha. Warum nicht? Ich nehme die Geliebte von Uposatha, nicht töten und so weiter. Dann er bellt. Ich nehme die Uposatha-Geliebte. Und was passiert? Da oben gleich steht, weil da oben Ganga, wenn man von Rishikesh nach oben geht, da leben viele Sadhus und auch ab und zu kann sein, schon eine Gottheit kann da in den Himmel fliegen. Es kann schon gut passieren. Und zu dieser Zeit, als er bellt gerade, da ist eine Sakka, da sieht, was bellt er diese. Dann er überprüft sein Geist und sieht, oh, er hat sich Posata Geliebte genommen. Na prima! Das ist eine gute Chance für mich zu testen, was er machen kann. Dann, er ist eine Gottheit, er verwandelt seinen Körper, wird ein Bock. Ja? Und gleich springt er von dem Ufer auf das Felsen. Und dann der Wolf, nachdem er die Uposatha-Geliebte, dann jetzt sein Magen macht, kuck, kuck, kuck, kuck, kuck, er sieht diesen Bock. Und er, ja, naja, okay, ich nehme dann lieber morgen. Dann springt er auf den Bock. Und natürlich, das ist Devata, der wieder springt zurück und dann sagt ihm, na siehst du, so, wenn die Disziplin ist nicht für die Schwachen, Disziplin ist nur für die Starken. Gute Geschichte. Ja, Also, und das eben der Bodhisattva als, schon als Tier, als Mensch in verschiedenen Formen, als Gottheit, er eben übt sich immer in diese Starke. Das, auf was basiert ist, dass auf diese drei Sorten von Sila basiert ist. Er wird Heilsame sammeln und er wird gute Taten für die anderen tun. Und was wichtig ist, was das Wichtigste ist, ohne etwas für sich zu erwarten, ohne die Früchte von diesen Taten für sich zu erwarten. Die Früchte von diesen Taten sind für Zustand von Buddha, was wir erklärt haben. Das ist dann der Weg von Bodhisattva. Er macht das alles Heilsame, was er macht. Er versucht, das ohne die Früchte von Heilsamen für sich selbst zu genießen, sondern für die anderen. Und er fängt an mit den Nähen und dann geht allmählich zu allen Wesen ohne Unterschied. So zum Beispiel unsere Bodhisattva als sehr berühmte Geschichte Matuposaka. Der Bodhisattva, ich erzähle nur sehr kurz, damit wir wissen, wie wichtig ist die Stärke. Mit der Stärke des Geistes, der Bodhisattva wie als Tier, als Mensch in sehr ungünstigen Zuständen, wenn er in Familie von einem Unterkast geboren ist, durch Stärke der Wille, er dann bekommt alles, was er sich wünscht. Da wird dann die Sila durch Nekama, durch Entsagung und durch Begierlosigkeit geläutert. Automatisch, wenn der Geist stärker wird, automatisch dann öffnet sich das zu den Horizonten von Samvega Dringlichkeit. Wenn Gelegenheit kommt, diese Dringlichkeit öffnet sich und es kann sich öffnen, wenn man, wie ich gesagt habe, wenn man sieht, Tau, das Schmelz Spinnennetz, so wie Yuvanjaya Jataka oder gestern habe ich erwähnt Mahajanaka Jataka, man sieht einen Baum. Normale Menschen werden nicht denken an Entsagung, aber indem man sensitiv ist, gleich sieht man Entsagung, dass die so lange anhaften da ist, wird man immer Leiden erfahren müssen. Das ist dann Öffnung zu Nekama. Das erlebt der Bodhisattva in vielen, vielen verschiedenen Formen, diese Öffnung zu Nekama, indem er, obwohl er Schwachen hat, er öffnet sich zu Nekama, indem er diese gute Qualitäten entwickelt hat. So zum Beispiel, oh, ich habe gesagt, ich erzähle Matuposaka als weißer Elefant. Der Bodhisattva war Elefantenkönig. Und seine Eltern, seine Mutter war blind. Und er hat sich um sie gekümmert. Und im Wald hat er einen Mensch getroffen, der Weg verloren hat und hat ihm den Weg gezeigt. Und dieser böse Mensch dann zufällig zu dieser Zeit, er hat ihm auch gesagt, er soll nicht sagen, wo er ist, wo er wohnt, sonst die Menschen werden ihn fangen und werden ihn zu Staatselefant machen. Und zu dieser Zeit auch stirbt der Staatselefant und der König sagt, wenn jemand einen großen Elefant gesehen hat, er bekommt so viel Geld, dann er meldet das, dann kommt ganze Armee ihn zu fangen. Obwohl er starke hat, große als eine Arme, er lässt sich fangen, weil er übt Sila. Und er wird gefangen, zu dem König gebracht und mit großer Ehre wird er Staatselefant empfangen. Die ganze Stadt wird geschmückt, der böse Mann wird viel Geld davon bekommen, dass er ihn den Weg gezeigt hat. Aber was macht der gute Elefant? Er isst nicht und er fastet. 7 Tage fastet er, obwohl sie ihm so viele gute Sachen bringen. Bergen von gutem Essen werden zu ihm gebracht. Aber er isst nicht. Dann der König ist sehr verzweifelt, was machen wir? Dann fragt er, dann der Elefant spricht mit menschlicher Stimme, großer König, ich kann natürlich nicht essen, weil meine Mutter im Wald, ich kümmere mich um sie, sie ist blind und wenn ich nicht zurückgehe, niemand wird sich um sie kümmern, sie wird sterben. Dann der König, natürlich ist niemand andere als der gute Ananda, mit große Ehre, er begleitet ihn zurück zu der Mutter. So starke Wille hat der Bodhisattva übt, egal in welcher Form, ob er Mensch ist oder ob er Tier ist, er immer übt diese starke Wille, dass was er immer will und was in was ihm gefällt, obwohl manchmal es sind auch Sachen, die nicht so gut sind, das muss er haben. Diese starke Wille übt er, indem er sich auch in Sila übt und in Begierlosigkeit, in Dana übt. Dann kommt diese starke Wille. Das kann sich in weltlichen Sachen durchsetzen, auch in überweltlichen Sachen. Wenn man so starke Wille geübt hat, dann auch zum Beispiel in Matanga-Geschichte wird Bodhisattva als niedrigste Kaste. Die Indien haben gelebt, so wie Tiere fast. Er wird als Chandala geboren und er steht im Wege von einer Gruppe von Kaufleuten, die zu Picknick gehen im Wald, und dann sie beleidigen ihn. Das sind die Begleiter von großer Kaufmann-Tochter. Die beleidigen ihn und schimpfen ihn und schlagen ihn. Dann, was macht der gute Bodhisattva? Er sagt, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Dann er geht gleich zu dem Haus von dieser Kaufmanns-Millionär-Tochter und liegt vor dem Haus und bewegt sich nicht. 7 Tage isst er nicht, bewegt sich nicht. Wenn sie ihn wegbringen, kommt er zurück. Wenn sie ihn schlagen, kommt er zurück. Bis sie schämen sich und geben ihm die Tochter zu Frau. So starke Wille hat er, dass er kann in weltlichen Sachen benutzen. Viele solche Geschichten wir haben. Er kann die Wille auch in weltlichen Sachen benutzen, für alles, was er will. Und das übt er immer durch Disziplin. Wenn man so starke Wille hat, wann kommt diese Samvega, das Gefühl von Dringlichkeit? Es kann kommen in jeder Gelegenheit, wird gut dafür. Soll ich noch eine schöne Geschichte erzählen? Gute Gelegenheit. Der Bodhisattva war einmal der Schatzmeister von dem König. Und er hatte besondere Vorliebe für schöne Frauen. Dann er geht jeden Abend geht er zu der berühmtesten Kurtisane in der Stadt, die einen Abend mit ihr 1000 muss man bezahlen. Dann er einen Tag, weil er sehr tichtig bei dem König arbeiten muss. Er geht zu ihr, er hat sein Geld vergessen. Dann ist diese Kurtisane fragt ihn, na, hast du 1000 gebracht? So, nein, heute habe ich vergessen. Morgen gebe ich dir. Was, morgen? Ich bin nur Kurtisane, ich arbeite nicht, ich arbeite, wenn du, ich mache für dich, muss ich für anderen auch machen, das geht nicht. Entweder gibst du 1000 oder los mit dir. Also, aber Liebe, ich komme doch jeden Tag, du kennst mich. Was geht, das geht mich nicht an, los mit dir. Aber dann mache doch eine Ausnahme, dann sie ruft die Diener, sie packen ihn am Kran und schmeißen ihn auf die Straße. Und was der Bodhisattva denkt sich aus, ah ja, so viel Leiden durch diese Begierde, und gleich entscheidet sich auf der Straße, alles muss ich verlassen. Und alle zieht gleich in den Wald. Und was passiert? Der gute König, der sein Freund ist und weil er so ein großer Finanzexperte ist, er braucht ihn unbedingt, dann er schickt Delegationen, mein Freund, du musst unbedingt zurückkommen. Dann er sagt, na liebe Kenny, ich komme zurück, wenn die Sonne im Westen aufgeht, wenn die Moskitos goldene Stadt bauen, wenn die viele, viele unmögliche Sachen, einfach, er kommt nie zurück. Also wenn man diese starke Wille durch Disziplin sich erworben hat, wann kommt diese Gefühl von Dringlichkeit, es kann zu jedem Augenblick kommen. Das ist auch die Lehre von Jatakas. Und je mehr Tugend man geübt hat, desto mehr wird dann diese Nekama, Entsagung, mehr Nutzen für die anderen bringen können. Das ist auch die Lehre von Jatakas. Deswegen für Nekama, damit Nekama, große Nekama wird, so wie Buddha Nekama, die so viele Menschen zum Wohle von so vielen Menschen ist, dann muss man auch die Tugenden üben, die drei Aspekten von Sila, die wir erklärt haben, und die drei Aspekten von Dana. Dann nur wird die Nekama, große Nekama. Und das ist dann erklärt, bevor wir jetzt zur Erklärung von Samadhi kommen, das hoffentlich fangen wir an heute. Samadhi ist dann Frucht von Nekama. Und wenn es wird wieder umso größer, umso diese drei Aspekte, die ich erzählt habe, betont werden. Wenn die drei Aspekte von Dana und von Sila betont werden, dann auch die drei Aspekte von Nekama. Dass die Nekama wird mit den Eigenschaften von Buddha verbunden, mit tiefere Samadhi verbunden, mit Eigenschaften von Buddha verbunden wird und mit Möglichkeit, viele Wesen zur Reife zu bringen. Das ist dann Ziel von Nekama, von Bodhisattva. Dass sein Entsagen wird für Wohl von vielen Menschen, wird zum Wohl von vielen Menschen führen können. Und dass die Geschichte in den Jatakas, dass diese Fähigkeit, große Nekama zu entwickeln, illustrieren soll, ist eben diese Mahajanaka Jataka, das ich schon erwähnt habe, aber nicht erklärt habe. Nachdem ich das kurz zusammengefasst habe, werden wir uns mit Samadhi beschäftigen im Sinne von Parami. Und damit wir das gut verstehen, werde ich benutzen dann die verschiedenen Erklärungen, die wir dann in Yogacara Bhumi von Asanga finden, dass die Grundlage sozusagen für Übung von Samadhi ist in der Mahayana-Tradition. Nicht Mahayana-Tradition, das sage ich falsch, in nördlichen Tradition. weil diese Erklärung von Training in Samadhi und mit den Eigenschaften, die damit geschildert sind, bezieht sich auch auf Training für Shravakas und auch Training für Bodhisattvas. Das ist die Größe von dem Asanga und von dieser Schrift, in dem es die zwei Sorten von Training in Zusammenhang bringen kann und lässt uns ganz klar verstehen, was dann, wie wird dann Samadhi als Parami entwickelt, egal ob man sich in dem Wege von Shravaka übt oder in dem Wege von Bodhisattva. Beide brauchen diese Samadhi-Parami. Je größer diese Samadhi-Parami, desto mehr werden sie imstande, die sich selbst zu Reife zu bringen und die anderen zu Reife zu bringen. Also jetzt kommen wir zu Mahajanaka Jataka, das ich erwähnt habe und nicht erklärt. In wer war Mahajanaka? Mahajanaka war der König von Mithila. Der König von Mithila, das war Königreich, Hauptstadt von Königreich Videha, war ein großer König, der hatte zwei Söhne. Diese zwei Söhne dann es ist lange Geschichte, ich erzähle nur sehr, sehr kurz. Diese zwei, ein Sohn, der Älteste, wenn ich mich gut erinnere, der ältere Sohn, normalerweise soll der König werden, aber er verzichtet daran, macht was anderes, aber dann kommt er doch zurück und erobert diese Königreich. Und als er die Königreich erobert, dann der König stirbt in Verteidigung von der Stadt. Die Königin wird gerettet, aber mit sie hat den Bauch unseren Bodhisattva. Und sie dann unbemerkt flüchtet aus der Stadt und nimmt Stadtschatz damit. Später der junge Prinz kann das benutzen, damit er zurück sein Königreich erobert, das der gestorbene Vater verloren hat. Und was passiert? Natürlich, indem sie Bodhisattva im Bauch hat, dann wird sie von den Göttern geschützt. Dann sie kommt raus aus der Stadt unbemerkt und sie kommt zu einer anderen Stadt, zu Champa, wo auch die Götter um sie kümmern. Deswegen sie wird in eine reiche Brahmane-Familie aufgenommen, als Schwester. Und Inzwischen der Kleine ist geboren und wird dann als Sohn der Witwe in der Familie aufgenommen. Aber er wird immer genannt Sohn der Witwe und wird von den anderen Kindern ein bisschen diskriminiert. Dann ärgert sich an Mutter und will unbedingt wissen, wer sein Vater ist. Dann im letzten Ende, die Mutter sagt ihm, dein Vater ist niemand anderes als der Gestorbene, der war getötet, König von Mithila. Dann, wenn er ein bisschen größer ist, dann er entscheidet sich, sie sagt, er kann diesen Schatz benutzen, damit er Königreich zurückerobert. Aber indem er in Krieg ist nicht, man weiß nie, wer der Sieger wird, dann ergibt Hälfte von dem Schatz der Mutter. Und damit er mehr Schatz, damit er mehr Schatz erwirbt, macht er Reise zu Suvarnadvipa, zu Goldene Land. Und was passiert? Na, sagen Sie, was passiert mit dem Schiff auf dem See? Sturm. Schiff sinkt. Schiff sinkt und alle tot außer ihm. Warum er ist nicht tot? Weil er hat solche Diamantwille. Ja, wenn das Schiff springt, dann geht auf Mast oben, sieht die Richtung, wo Festland ist. Dann, wenn die anderen Passagiere von Fischen und Schildkröten gefressen wurden, dann er macht große Sprung in diese Richtung und 7 Tage lang, so wie einen Augenblick, er schwimmt in diese Richtung. Solche Stärke er hat. Warum er hat solche Stärke? Weil er so tüchtig Disziplin geübt hat in früheren Leben. Und indem er 7 Tage so schwimmt durch See, dann natürlich wird er von wem beschützt? Von der Seegottheit. Der Seegottheit fragt ihn, du hast keine Angst, du jetzt in Mitte von endlosem Ozean, wie ist das möglich? Dann er sagt, liebe Gottheit, ich denke nur an eine Sache, mein Ziel, deswegen ich habe gar keine eine Stunde und 7 Tage ist für mich gleich. Ich nur schwimme zu dem Ziel und habe ganz gar keine anderen Gedanken. Dann und ich erwarte nichts, aber ich weiß, was für mich zu tun ist. So sagt er. Dann die Gottheit so beeindruckt. Dann was macht sie? Nimmt sie, sagt sie ihm, wohin willst du? Er sagt, ich will zurück nach Mithila. Dann gleich in Schlaf versetzt. Und er wird wach in dem Garten von Mithila, gerade in dem Augenblick, wenn der Mörderer von seinem Vater, der seinen Vater getötet hat, gestorben ist. Dann, was machen sie? Sie suchen nach einem neuen König. Er hat keinen Sohn. Er hat nur eine Tochter. Dann Was hat der gute König, der seinen Vater getötet hat, gesagt? Jemand, der König sein möchte, der muss meine Tochter gefallen. Der muss viele Bedingungen, der muss diese Kopf von Quadratpolster finden. So steht da. Der muss diese Bogen, große Stadt, große Bogen, den niemand biegen kann, er muss da solche Bedingungen. Dann, indem kein König da ist, was wird gemacht in Indien? Sie machen diese Stadtwagen und die Mangala Asa, wie sagt man, die Pferde, Stadtpferde, die besonders intelligent sind, und Stadtwagen, und die Pferde lenken, wo sie anhalten, dort wird wohl der König sein. Das ist alte. Dann sie wandern, diese Wagen wandert in der Stadt, haltet nicht, dann geht draußen aus der Stadt, wo der Bodhisattva liegt, und da natürlich haltet der Wagen, Bodhisattva steigt. Hallo, gut, unsere König gekommen. Dann er geht in den Palast, macht alle diese Sachen. Erst die alle Ministern und alle der Vizekönig und so weiter wollen der Tochter gefallen, indem sie alles machen, was sie will. Aber sie, eben indem sie alles machen, sklavisch, was sie will, sie gefallen ihr überhaupt nicht. Dann der Bodhisattva kommt und er hat gar kein Interesse für sie. Er sitzt da nur. Dann ist sie sehr beeindruckt. Unterstützt ihn, und gleich bringen sie den Bogen, Stadtbogen, das biegt er, weil er so große Kraft hat. Alle Prüfungen gemacht, dann wird er zu dem großen König, und er heißt genau wie der Großvater Mahajanaka. Und er wird natürlich sehr, sehr guter König, der alle Tugenden macht und berühmt in ganzer Welt ist. Aber was passiert? Wo ich gestern aufgehört habe, hier fängt das an. Er sieht im Garten diesen Baum. Er isst Mango, sehr süß. Und dann kehrt er zurück zu seinem Palast, und nächsten Tag, in dem die alle haben die Früchte genossen und die Äste und alles gebrochen, er sieht wieder den Baum in diesem jämmerlichen Zustand, und nebenbei der Baum, das keine Früchte hat, so in solcher Majestät, dann sagt er sich, das ist die Zeit für Entsagung, indem man etwas hat, wird man immer gebrochen, indem man nichts hat, wird man immer schön wachsen in ganzer Majestät. Dann, was macht er? Er lebt in seinem Palast ein paar Monate, so wie ein Asket. Er will keine Frauen sehen, keine Ministern sehen und so weiter. Er übergibt seinen Sohn die Würde von König, und los ergeht. Aber es ist alles nicht so einfach, weil diese Königin Shivali, das ist niemand anderes als die Mutter von Rahula im früheren Leben. Sie hängt an ihn sehr. Und sie macht alles, dass sie ihn wieder zurück zu dem Palast bringt. Dann was macht sie? Auf dem Wege, wo der König geht, sie zündet die Häuser und sagt ihm, alle Häuser, jetzt, große König, ihre Stadt ist alles brennt. Dann, was sagt der gute König Janaka? Sukham batavo jivama yesam no natikim chanam. Oh, wir, die nichts haben, wir leben immer, immer in Glückseligkeit. Auch wenn die Stadt Mithila alles in Brand ist, nichts davon gehört mir. Oh, die gute Königin, sie kann ihn nicht. Auch macht sie viele, viele Tricks, damit sie ihn zurückkommen lässt, aber er kommt nie zurück. Er geht weiter Richtung Himalaya. Na prima. Was geschieht weiter? Der gute König geht nach Himalaya. Die ganzen Minister und die Frauen und alle folgen nach. Eieiei, was mache ich, sagt hier der große König Mahajanaka. Wie werde ich von dieser großen Menge los? Dann, was macht er? Dann er geht immer weiter, die folgen ihm. Und dann er fragt um Belehrung von zwei Asketen, was er machen soll. Dann sie geben ihm Belehrung. Diese zwei Asketen ist niemand anderes als Zukunft Sariputta Moggallana. Die sagen ihm, dass der einzige Weg ist, alles entsagen und so bald wie möglich dann sich Mühe geben, dass er die alle Vertiefungen gut gemeistert, gut meistert. Und das eben muss er tun, indem er der Zukunft Buddha ist. Er muss die Versenkungen und die alle Samadhis viel, viel besser üben können als die Schüler, die Sariputta und von denen die besten Sariputta Moggallana haben, obwohl sie so gute Samadhi haben, verglichen mit Buddha gar nichts. So, was macht er? Er macht Tricks, damit von der Menge los wird. Diese Tricks, wir brauchen nicht, Zeit geht sehr schnell. Also zum Beispiel, er sieht ein Mädchen, wenn man entsagen wird, alles was man sieht, wird ein Zeichen von Entsagen. Das ist dann auch sehr tiefe Gedanke, dass man gut überlegen sollte und darüber nachdenken. Wenn man zu Entsagung geht, alles was man sieht, wird dann in Zeichen von Entsagung. Dann er sieht ein Mädchen, das spielt mit, sie hat Bangle. Auf einem Hand hat sie zwei Bangle, auf andere Hand hat sie nur ein Bangle. Und diese zwei Bangle, die schälen, sagt man. Ein Bangel kann nicht schälen. Dann er sagt der Frau und der Menge, sehen Sie, die zwei Bangel schälen, ein kann nicht schälen. Genauso, nur wenn man alleine ist, kommt man zur Ruhe, wenn man mit anderen ist, kommt man nie zur Ruhe. Los, hören Sie. So, dann er sieht einen Bogen, der Bogenmacher, der in Feuerbogen biegt. Und er sieht, die, obwohl er so sagt, die immer folgen ihm, die Menge und die Frau weinend, bitte, bitte, kommen Sie zurück. Dann er sieht diese Bogenmacher, der, wenn er sich konzentriert auf Bogen, er macht ein Auge zu. Dann siehst du, wenn zwei Augen da ist, dann wird man, wenn mehrere Augen da ist, wird man zerstört. Wenn man sich konzentrieren will, muss man nur mit einem Auge richtig sehen, indem man andere Auge, dann die Frau ist wie andere Auge, los mit dir. Dann im letzten Ende, durch solche Tricks, er trennt sich von der Menge und geht alleine. Wenn er zu Wald kommt, dann geht weiter alleine. Er lässt seine Spuren verschwinden. Und was macht die gute Frau Shivali? Alle die Orte, wo er die Bogenmacher getroffen hat, bildet sie Stupa. Macht sie Stupa und verehrt mit der große König, der große Meister von Entsagung, hat hier diese Bogenmeister getroffen. Hier hat sie Mädchen mit Bangel getroffen. Hier hat er die Asketen getroffen. Überall werden Stupas gebaut, in Erinnerung an den großen König, der alles verlassen hat, große Königreich wie ein Stroh. Und jetzt kommen wir dann zu Samadhi als Parami. Okay. Und ich erkläre das auf verschiedenen, mit verschiedenen guten Geschichten, brauchen wir jetzt nicht zu viel, sonst. Also wir haben gesagt, dass Nekama läutert Sila und Nekama wird durch Weisheit geläutert. Und Weisheit was von größter Wichtigkeit ist in Training, in Samadhi, ist auch Weisheit. Ohne Weisheit wird nicht Samadhi geläutert. Und Weisheit besonders wird erklärt durch Manasikara, im Geiste machen. Was man im Geiste macht und wie man im Geiste macht, entscheidet, wie man sich in Samadhi und in Weisheit trainiert. Also Schlüssel zu Samadhi und auch zu Weisheit ist, wie man die Sachen im Geiste macht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Indem man die Sachen im Geiste macht, Gesetzen der Sache oder der Wahrheit oder der was die Sache braucht nach der Wahrheit, dann wird man imstande sein, Samadhi und Weisheit zur Perfektion zu bringen. Wenn man die Sachen, die mit Training in Samadhi und in Weisheit verbunden sind, im Geiste nicht wahrheitsgemäß oder nicht nach den, wie kann man erklären, nach den Regeln, wie man machen muss, so damit man zu dem erwünschten Ziel kommt, macht, dann eben wird man nie in Samadhi und Weisheit erfolgreich werden kann. Also Schlüssel zu Samadhi und Schlüssel auch zu Weisheit ist, wie man die Sachen im Geiste macht. Oder Aufmerksamkeit. Manasikara wird in Deutsch in Aufmerksamkeit übersetzt, aber wir brauchen hier, damit wir richtig verstehen, diese wörtliche Bedeutung. Manasi heißt Lokativ, von Manas, im Geiste. Und Kara heißt Machen. Also je nachdem, wie man die Sachen im Geiste macht, so eben wird man die Sachen erleben. Deswegen Manasikara ist sehr wichtig. Und Manasikara, damit, wir haben schon gesagt, Manasikara ist die Richtung des Geistes, oder? Ruder des Geistes. Ohne Manasikara hat der Geist keine Richtung. Wenn das Schiff des Geistes keine Richtung hat, der Geist eben kann sich nicht bewegen. Bezug auf ein bestimmtes Ziel. Auf bestimmtes Ziel oder einfache Richtung. Richtung muss da sein, dann der Geist bewegt sich. Wenn die Richtung nicht da ist, kann sich der Geist bewegen? Er kann sich nicht. Er wird dann die Wille kann nur effektiv sein, wenn sie eine Richtung hat. Wenn die Wille keine Richtung hat, wie wird sich der Geist bewegen? Und ohne Wille kein Geist. Also nach der Abhidhamma-Lehre auch wird erklärt, die Manasikara oder im Geiste machen oder Aufmerksamkeit ist der Ruder des Geistes. Steuer und, meinst du? Steuer. Und das ist Ruder. Und der Wille und Vitaka, was jetzt, indem sie sich in Samadhi üben, von besonderer Bedeutung ist, das sind die Ruder des Geistes, die den Geist zu dem Objekt bringen. Ohne Ruder, der Geist kann sich auch nicht bewegen. Ohne Richtung Der Geist kann sich auch nicht bewegen. Wenn der Geist Richtung hat und Kraft der Ruder, dann bewegt er sich. Dann kommt zustande die Erfahrung des Objekts. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also, indem man Paramis entwickeln möchte, muss man unbedingt Samadhi und Weisheit üben. Ohne Samadhi und Weisheit werden alle Paramis keinen festen Grund haben können. Und auch alle Tugenden, die wir üben, werden auch keine wahre Kraft haben können. Nur durch Samadhi und Weisheit werden sie dann große Kraft haben können. Und also damit der Geist sich trainiert in Fähigkeit von Samadhi und Weisheit, was nichts anderes als Fähigkeiten sind. Er muss im Geiste machen, meistern. Das ist dann die Voraussetzung, so wird auch besonders in Asanga, in Yogacara Bhumishastra erklärt, das ist dann, wie man Aufmerksamkeit benutzt, ist dann die Haupttraining in Samadhi und Weisheit. Indem, wie man dem Objekt im Geiste macht, je nachdem wird man auch das Objekt erfahren können. Qualität der Erfahrung von dem Objekt ist von Qualität von im Geiste machen, oder von Aufmerksamkeit abhängig. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also sich trainieren in Samadhi und Weisheit kann man nicht trennen von Training in Aufmerksamkeit oder im Geiste machen. Ich dachte immer, es geht darum, nichts zu machen. Wenn man nichts macht, dann wird man Samadhi haben. Ist möglich? Ja? Hast du mal jemanden gesehen, der nichts macht und hat Samadhi und Weisheit? Muss man mit Samadhi und Weisheit machen. Und Samadhi und Weisheit hängt davon ab, wie man die Sachen im Geiste macht. Ohne Sachen im Geiste machen, kein Samadhi, kein Weisheit und gar nichts kommt. Wenn der Geist keine Richtung hat, was wird er erfahren? Ich dachte, unsere Anstrengung ist eben genau das Nichtsmachen. Anstrengung weil wir ja ist, sonst immer was machen. Anstrengung ist nicht zu nichts machen, das ist schon richtig, aber Dafür braucht man Training im Geiste machen. Wenn man nichts im Geiste macht, was kommt? Nirvana wahrscheinlich. Hast du so jemanden gesehen, der solche Nirvana hat? Dann schläft man einfach. Da bist du ein bisschen, wechselst du zwischen Leerheit. Leerheit ist auch im Geiste machen, nichts anderes. Dafür braucht man Weisheit und Samadhi. Ohne das, wie wird man Leerheit im Geiste machen? Keine Verwirrung. Geiste im Geiste machen, ohne im Geiste machen, kein Prozess von Denken, kein Prozess von Wahrnehmen. Kein Prozess, kein Gefühl, gar nichts. Wenn Gefühl da ist, ist im Geiste machen. Wenn Wahrnehmung da ist, im Geiste machen. Wenn Samadhi da ist, ist auch im Geiste machen. Wenn Weisheit da ist, ist auch im Geiste machen. Das sind ohne das gar nichts. Jetzt nichts machen ist auch im Geiste machen. Das muss man verstehen. Im Geiste machen heißt nicht, dass man dass man etwas macht. Im Geiste machen heißt, dass man versteht, was man macht. Und jetzt werden wir das erklären, wie. Was ist dann Wesen von Nekama? Wir haben schon erklärt, Wesen von Nekama ist Entsagung von Karma und von Anhaften an Sinnlichkeit und an Existenz. Das haben wir erklärt. Das ist Entsagung. Nicht anhaften an Sinnlichkeit und nicht anhaften an Existenz. Diese Entsagung dann findet Frucht in Samadhi. Ohne das, Samadhi ist nicht möglich. Natürlich, das ist ein Prozess. Wir sprechen von einem Prozess. Und Samadhi ist auch Samadhi zu erreichen, ist nur Anfang von dem Training. Sich von Samadhi jegliche Anhaftung an Samadhi loszulassen, ist dann nächster Schritt im Training. Ende von diesem Training ist, dass man im Zustand von Anativata Sankara, von dem Anativata Sankara, dass alle Geistesfaktoren sind in Gleichgewicht. Gleichgewicht von allen Geistesfaktoren. Das ist dann ein Geschmack. Geschmack von Befreiung. Also Samadhi ist lange, lange Training, dass man erst nur die Jhana erreicht, ist nur Anfang von diesem Training. Das muss man klar verstehen, damit man diese Logik von den verschiedenen Manasikaras, die ich jetzt erklären werde, versteht. Also nach der Lehre von Asanga, das auch in Tibet verwendet wird, in China verwendet wird, um erklären, Training in Samadhi und Training in Weisheit, indem man sich in Weisheit und in Samadhi übt, man geht durch gewisse Folgen von Manasikaras, von in Geiste machen. Diese Folgen werden dann durch sieben Grundmanasikara erklärt. Die sind dann weiter mit vielen, vielen anderen Manasikaras erklärt. Aber wir fangen an mit sieben Grundmanasikaras. Diese, ob man davon bewusst ist oder nicht, diese Manasikaras geschehen in dem Prozess von Samadhi. Wenn man lernt, erste Jhana, muss man über diese Manasikaras gehen. Wenn man lernt von erste, zweite, dritte, vierte, immer wenn man wechselt, muss man über diese Manasikara gehen. Und auch wenn man Vipassana übt, der Prozess von Putujana bis zu Arahat oder Buddha kann auch durch diese Manasikaras erklärt werden. Also Manasikara in diesem Sinne ist sozusagen Schlüssel für unser Verständnis von Nekama und Panya als Parami. Je gründlicher unser Training in diesem Manasikaras und in den Manasikaras, die damit verbunden sind, aber sieben sind Grund, desto größere Meisterschaft des Geistes und größere dann auch Parami man wird erwerben. Im Sinne auch, dass man für Samadhi meistert, man kann dann die Qualitäten, die gute Qualitäten, die mit Samadhi verbunden sind, so wie übernatürliche Kräfte und so weiter, die dann unbedingt nötig sind, wenn jemand ein Buddha sein möchte. Und alle anderen Qualitäten von Buddha sind mit Samadhi und Panya verbunden. Und auch die Fähigkeit, den anderen zu helfen. Alles das kann man auch in diesen Meisterschaft, in diesen sieben Grund in Geiste machen. Verbinden. Und wir haben gesagt, dass Nekama übt man in weltlichen Sinne, indem man Entsagung und Loslassen auf weltlichen Objekten übt. Zum Beispiel Atmen, die meisten jetzt meditieren und atmen oder Kasinas und so. Das sind alles weltliche Objekte, weltliche Mittel zu loslassen. Dann gibt es, wie wir schon gesagt haben, gibt es Entsagung oder Loslassen, die heraus zu heraus aus dem ganzen Zyklus von Samsara herausführt. Das ist dann die Meditation über die vier edle Wahrheiten, die mit Meditation über Vergänglichkeit, Leiden, Ichlosigkeit und Leerheit von allen weltlichen Phänomenen verbunden ist. Also zwei Sorten von Loslassen. Indem man am Anfang Samatha übt man Samatha auf einem Konzept, weltliche Konzept, meistens weltliche Konzept, indem man Vipassana übt, dann übt man Konzentration an die eigene Eigenschaften und gemeinsame Eigenschaften der weltlichen Dinge, der weltlichen Erfahrungen. Und im letzten Ende dann natürlich sind die zwei verbunden, indem man über die wahre Natur von unseren Erfahrungen meditiert. Wie immer man meditiert, man wird dann über diese, man wird so meditieren, auch in Samatha, in Vipassana, selbe Prinzip, indem man durch Training in Manasikara, in Geiste machen, man läutert das Objekt und den Geist das Objekt wahrnimmt. Also Prozess von Loslassen im Sinne von Nekama hat drei Aspekte, die man richtig verstehen muss. Erster Aspekt ist, man widmet sich nicht dem Groben, man widmet sich Feineren. Nur so wird man imstande sein, sich von den Kraft von Sinnobjekten und von den eigenen Unreinheiten des Geistes man wird imstande, sie Schwächen loslassen. Hm? Wenn man übt, die Ursache von Entsagung oder von Nekama ist, dass man versteht, die Anhaften an sinnlichen Objekten und der Geist, der an sinnliche Objekte anhaftet, als grob. Und man versteht die Nachteile von diesem Geist. Das ist Entsagung. Wie versteht man das? Zweiter Aspekt, dass man sich bemüht, diese Daustulya oder Dutula, die Grobheiten, des Geistes und Objekten, die damit verbunden, des Geistes, hier sprechen wir nur von Geist, die Dutula. Dutula heißt die Grobheit des Geistes. Das wird reflektiert in Gefühlen, in Wahrnehmung, in alles, was man macht. Diese Grobheit ist das, was uns verhindert. Nekama, Entsagung. Indem wir mit dieser Grobheit verbunden sind, sind wir nicht imstande zu verstehen, die Entsagung. Die Grobheit ist bedingt durch die Unreinheiten? Die Unreinheiten haben sehr enge Beziehung zur Grobheit. Grobheit ist das, was reine Betrachtung oder reine Erfahrung stört. Alle störende Faktoren heißen Dutula. Der Prozess von Meditation ist nichts anderes als Reinigung von diesen Grobheiten. Dutula. Indem man Grobheiten des Geistes entfernt, ist Samadhi und Weisheit möglich. Und dritter Aspekt, Grobheiten sind auch verbunden, von, obwohl man sie nicht sieht, sie sind immer da. Es ist aber man kann nur sehen die Grobheiten, indem man feineren Geist benutzt. Nur wenn man feineren Geist benutzt, dann wird man auch imstande sein, die Unreinheiten zu beseitigen. Und das ist dann der Weg von Nekama und Weisheit. Also drei Aspekte: nicht sich nicht sich geben zu den nicht sich geben den oder nicht sich hingeben den sinnlichen es gibt zwei Sorten von Karma. Karma ist das Gegenteil von Nekama. Karma heißt sinnliche, wie übersetzt man Karma? Sinnlichkeit. Karma ist von zwei Sorten. Es gibt Kilesa Karma und Vattu Karma. Kilesa Karma ist wegen die Karmas kommen, weil wir sind verbunden mit einem Objekt, das wir denken, ist sehr Objekt, das wir anhaften an. Sonst kommt nicht Karma. Und diese Anhaften an Objekt heißt dann Vattu Karma, das mit Objekt verbunden ist. Dann gibt es Klesa Karma, das ist diese Unreinheiten, die von Geist selbst kommen. Und die können auch dann Objekte erzeugen. Indem sie da sind, sie werden auch Objekte von Begierden erzeugen. Auch wenn wir sie nicht sehen, sie werden kommen, weil diese Unreinheiten des Geistes sind da. Und diese zwei Sorten von Karma eben sind dann durch Nekama werden entfernt. Und wie werden sie entfernt? Indem man die Karmas nicht übt. Man lässt nicht den Objekt, man lässt nicht den Geist sich den Objekten von Begierden sich widmen und man lässt nicht zu, dass diese Begierde entstehen. Das ist der erste Aspekt. Zweiter Aspekt, man bemüht sich, die Grobheiten zu beseitigen. Und dritter Aspekt ist, man bemüht sich, die Unreinheiten zu beseitigen. Grobheiten und Unreinheiten natürlich haben viel Gemeinsames, aber die Unreinheiten, wir sehen eben nicht, weil wir Grobheiten haben. Wenn die Grobheiten nicht da sind, wir sehen die Unreinheiten sehr, sehr klar. Dann kommt Samvega-Dringlichkeit. Dann brennt diese Anhaften wie und die Welt wie in Ayoga Jataka, die Welt dann erscheint als ein drei Welten erscheinen nichts anderes als ein Gefängnis. Aber wir haben schon unsere Zeit überschritten. Vattu Karma und Kilesa Karma, zwei Sorten von Karma. Kilesa habe ich, aber Vattu. Vattu, Objekt. Anhaftung. Und innere Anhaftung. Solange die Unreinheiten im Geiste sind, sie werden Objekte von Anhaften schaffen, obwohl sie nicht draußen sind. Hm? Sie sind drinnen von früheren Erfahrungen. Hm? Das Essen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel dafür? Essen. Das Essen. Wie ich esse. Ja, kann man auch. Natürlich, wir haben nichts, nur es, alles ist Beispiel. Alles ist da für Beispiel. Solange die Unreinheiten sind im Geiste, Objekte von Anhaften werden immer kommen. Hm? Wenn sie nicht von draußen kommen, werden sie von innen kommen. Hm? Der Geist schafft sie. Okay, dann heute so viel. Dann wir fangen an dann mit diesem Training in Samadhi im Sinne von Geiste machen. Hm? Indem man lernt, die Sinnlichkeit zu schwächen, Anhaften an Existenz zu schwächen und Grobheiten zu beseitigen und die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Die Unreinheiten des Geistes werden nur klar, wenn die Grobheiten geschwächt sind. Der normale Mensch, der nicht meditiert, er denkt, dass er hat keine Unreinheiten des Geistes, aber er lebt damit und ist immer damit verbunden, obwohl er das nicht sieht, weil diese Grobheiten des Geistes verhindern, dass er die Unreinheiten sieht. Hm? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Okay.